Deutschlandfunk. Nachtradio. Und im Nachtradio läuft heute der Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist Günther Jansen. In diesen beiden Stunden geht es vergleichsweise poppig und kommerziell zu, verglichen mit anderen Bands oder musikalischen Richtungen, die hier auch schon mal vorgestellt werden. Da geht es dann häufig um Vergessenes, um Außenseiter, um Abseitiges der Pop- und Rockgeschichte. Heute ist das anders. 1984 erklärte das amerikanische Fachmagazin Billboard, dies sei das erfolgreichste Duo in der Geschichte der populären Musik. Die beiden hätten, was Hitparaden-Erfolge und Verkaufszahlen angeht, inzwischen die Everly Brothers abgelöst und Simon und Garfunkel sowieso. Unser Thema bis 3 Uhr ist eben dieses Duo, Hall and Oates. Frühen 80er Jahre, das war die ganz große Zeit von Hall & Oates. Eben zu Beginn dieser zwei Stunden ein Stück von 1981, Did It in a Minute. Und im Laufe der Sendung werden gerade diese Jahre natürlich einen Schwerpunkt darstellen. Es gab aber auch ein Hall & Oates Leben davor. Getroffen haben sich die beiden schon Mitte, Ende der 60er in Philadelphia, wo beide aufwuchsen. John Oates ist gebürtiger New Yorker. Als er 4 Jahre alt war, zog seine Familie aber um und Daryl Hall hatte immer schon dort gelebt, in Philadelphia. Hall ist Jahrgang 1948, Oates Jahrgang 49. In manchen Biografien werden auch beide unter 1949 geführt. Wie auch immer, Hier mal zwei frühe Holland Oates Stücke aus den 70ern. Thank you. Zuerst Sarah Smile, der erste kleinere Hit von Holland Oates aus ihrem vierten Album, Holland Oates. Das erste nach einem Wechsel der Plattenfirma, denn die ersten drei Alben bei Atlantic hinterließen keine größeren Spuren, was die Verkäufe anging. Und die Leute von der Plattenfirma wussten so gar nicht, was sie mit den beiden jungen Männern aus Philadelphia anfangen sollten. Nach dem dritten Atlantic-Album sagt der Manager zu ihnen, macht noch so eine Platte wie diese, und ihr macht nie wieder eine. Dieses Album, auf das er sich bezog, war War Babies, im Sommer 1974 in New York von Todd Rundgren produziert. Eben daraus, nach einer leicht konfusen Blende, aber dann doch deutlich ein Ausschnitt War Babies, Son of Sorrow. Das war stilistisch auch reichlich zwischen den Stühlen, bemüht, gebastelt. Manche Stücke können sich nicht entscheiden, ob sie mehr Pop oder mehr progressiv sein sollen. Da war eine Band, ein Duo wirklich auf der Suche und die Wahl Todd Rundgren als Produzent erwies sich im Nachhinein auch nicht als glücklich, denn gerade 74, 75 eierte der ja selbst herum, war hin und her gerissen zwischen verquastem, ambitionierten Prog-Rock und Popsongs im alten Stil. Aber das ist eine andere, eine eigene Geschichte und auch hier schon mal im Soundcheck 2 Stunden lang behandelt. Zurück zu Holland Oates. Die schafften es in ihrer Karriere stolze 6-mal an die Spitze der US-Single-Hitparade. Zuerst 1977 mit diesem hier, Rich Girl. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. And you gonna tell me what is right for me, yeah. My daddy tried to bomb me with a sermon, but it's plain to see that for the imposition. I think I got the strength to carry on, yeah. I need a drink and a quick decision. Now it's up to me who to replace her. She's gone. And she's gone. Oh, I, what went wrong? Get up in the morning, look in the mirror. I'm worn as a toothbrush hanging in the stand, yeah. My face ain't looking any younger. She's gone, and she's gone, oh, what went away, yeah. Your pretty bodies help dissolve the memories. They can never be what she was to me. She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face her. She's gone. She's gone. Oh, I pay the devil to replace her. She's gone. And she's gone. Wir sind immer noch in den 70ern nach Rich Girl, eben She's Gone. Das stammte ursprünglich von ihrem zweiten Album Abandoned Luncheonette von 1973, war dann gecovert worden unter anderem von Lou Rawls und der schwarzen Gesangsgruppe Tavares. Daraufhin wurde es 1976 noch einmal neu veröffentlicht und schaffte es immerhin bis auf Platz 7. Die Jahre 76, 77 bis 80 sind eine Art Übergangsperiode für Hall & Oates. Sie veröffentlichten 5 Studioalben für ihre neue Plattenfirma, die aber allesamt nicht so recht ankamen, sowohl bei der Kritik wie auch beim Publikum. Und an den Nummer 1 Hit Rich Girl konnten sie zunächst auch nicht anknüpfen, zum Beispiel auch nicht mit der Single Wait for Me von 1979, hier dieses Lied in einer späteren Live-Aufnahme. Thank you.

hot cars, leather bars, a movie star. Is that what's real? Paying dues in Earth shoes, Chicago blues. Is that how you feel? You can change, you can change, you can change, you can change. But you can't conceal what's deep inside you. It's your game, it's your deal. What you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, and be what you are, be what you are. Do what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, what you wanna do, and be what you are. Soundcheck verschwimmen ab und zu die Grenzen zwischen schwarzer und weißer Popmusik. Manchmal gehen die Stücke mehr in Richtung Rockmusik, dann wieder mehr ins Soulige. Daryl Hall hat in einem Interview mal gesagt, und überhaupt alles, was man über ihn liest, unterstreicht das auch, dass er in den 60ern im Radio oder auch bei sich zu Hause am liebsten die Beatles immer direkt nach Smokey Robinson gehört hat. Also alles durcheinander gemischt und nicht getrennt nach Schwarz und Weiß. Und was die Hall & Oates Musik im Einzelnen ausmacht, das lässt sich manchmal regelrecht nachverfolgen bis hin zu den Originalen. Ob schwarzer Soul oder weiße Popmusik. Zu den Titeln nach Wait For Me live, eben Do What You Want, Be What You Are. Und jetzt One on One. Und Daryl Hall singt mal wieder, wie so oft, wie ein Schwarzer auf diesem kleinen Lied. I don't get time out anymore. Das Album Voices von 1980 war bereits das 9. Studioalbum von Holland Oates, aber das erste, das sie auch selbst produzierten und wo sie in Sound und Stil zu sich selbst fanden. Mit diesem Album begann jetzt ihre große Zeit des Mega-Erfolgs und es enthielt auch ihre zweite Nummer 1, Kiss on My List. Ein Jahr vorher, das heißt mit dem Album davor, sah es noch ein bisschen anders aus. Ecstatic hieß es. Wenn man das jetzt so hört, dann hört man das Geld, das drinsteckt, die damals modernen Sounds, der Druck, das Bemühen, also alles klingt prima und gut. Und die Anstrengung, vorne zu sein, irgendwie scheint es mir wie eine Platte, mit der Session-Musiker vor anderen angeben können. Aber so richtig gut ist das Ganze nicht, wie ich finde. Also mal hinein ins Jahr 1979, Holland Oates vom Album Ecstatic. Knappe 6,5 Minuten, Running from Paradise. Don't look at Ihre Stücke sind fast immer geblendet. Und ich sagte es, Hall & Oates hat in ihrer Karriere 6 Nummer 1 Hits in den USA. Ich habe sie 3-3 auf die beiden Stunden verteilt. Nach Rich Girl und Kiss on My List eben Private Eyes vom gleichnamigen Album aus dem Jahr 81. Bis zu den Nachrichten jetzt eine kleine Abwechslung vom Thema. Nicht Hall & Oates, sondern nur Daryl Hall. Der hat mehrere Soloalben veröffentlicht, zum Beispiel 1986 Three Hearts in the Happy Ending Machine, mitproduziert seinerzeit von Dave Stewart von den Eurythmics. Daryl Hall hier, What's Gonna Happen to Us?